Und wir kommen zur Lesezeit in HR2 Kultur. Die Lebensgeschichte des amerikanischen Autors Ambrose Bierce, die liest sich beinahe wie eine seiner makabren Geschichten selbst. Als junger Mann nahm er auf der Seite der Nordstaaten am amerikanischen Bürgerkrieg teil. Das Grauen dieses Krieges verarbeitete er dann später in seinen psychologischen Horrorgeschichten, für die er heute noch bekannt ist. 1913 dann ging er mit über 70 Jahren als Journalist nach Mexiko, um über den dortigen Bürgerkrieg zu berichten. Und kurz nachdem er dort eintraf, verschwand er spurlos. Vermutlich kam er in den Wirren des Krieges um. Die heutige Erzählung, der mittlere Zeh des rechten Fußes, ist 1890 erschienen. Und sie wird nun Ihnen erzählt von Oliver Rohrbeck, beziehungsweise er ist der Sprecher dieser Erzählung. In dem alten Haus der Mentons spukt es. In der ganzen ländlichen Umgebung und sogar in der eine Meile entfernten Stadt Marshall gibt es keinen vorurteilsfreien Menschen, der daran zweifelt. Der Beweis, dass es in dem Haus spukt, ist von zweierlei Art. Die Aussagen von Augenzeugen und das Zeugnis des Hauses selbst. Erstere mag man aufgrund verschiedener Einwände, die von einigen Skeptikern gegen sie vorgebracht werden könnten, unbeachtet lassen. Aber Tatsachen, die im Beobachtungsbereich aller liegen, sind fundiert und nachweisbar. Zunächst einmal ist das Haus der Mentons seit mehr als 10 Jahren unbewohnt und dem langsamen Zerfall preisgegeben. Ein Umstand, den der Einsichtige kaum ignorieren wird. Es steht etwas abseits der Straße von Marshall nach Harriston, wo sie am einsamsten ist, auf einer Lichtung, die einmal Viehweide und Ackerland war und noch immer von verrotteten Weidezäunen entstellt ist. Brombeerranken und wilde Staudengewächse bedecken eine steinige und unfruchtbare Erde. Das Haus selbst ist in leidlich gutem Zustand, aber von Wind und Wetter mitgenommen und bedarf dringend der Aufmerksamkeit des Glasers, seit die jüngere männliche Bevölkerung der Gegend auf ihre Weise ihr Missfallen an Wohnungen ohne Bewohner ausgedrückt hat. Das Haus ist nahezu würfelförmig, hat 2 Stockwerke und seine Front wird von einer einzigen Türöffnung durchbrochen, die zu beiden Seiten von bretterverschlagenen Fenstern flankiert ist. Die ungeschützten Fenster des Obergeschosses dienen dazu, Licht und Regen in die oberen Räume einzulassen. Gras und Unkraut gedeihen ringsumher ziemlich üppig, und ein paar Schattenbäume, vom Wind gezaust, neigen sich alle in eine Richtung und scheinen eine gemeinsame Anstrengung zum Weglaufen zu machen. Kurzum, wie der Stadthumorist von Marshall in den Spalten des Advance erklärt, ist die Überzeugung, dass das Haus der Mentons von bösem Spuk unsicher gemacht wird, die einzige logische Folgerung aus diesem Zustand des Anwesens. Die Tatsache, dass Mr. Manton es in diesem Haus zweckmäßig fand, eines Nachts vor 10 Jahren aufzustehen, seiner Frau und 2 kleinen Kindern die Kehlen durchzuschneiden und sich unverzüglich in einen anderen Teil des Landes zu begeben, hat zweifellos ihren Teil dazu beigetragen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Eignung des Ortes für übernatürliche Phänomene zu lenken. Zu diesem Haus kamen eines Sommerabends 4 Männer auf einem Pferdefuhrwerk. 3 von ihnen kletterten sofort herunter, und derjenige, der den Wagen gelenkt hatte, band die Pferde an den einzigen verbliebenen Pfosten des Zauns. Der 4. Mann blieb auf dem Fuhrwerk sitzen. »Kommen Sie«, sagte einer seiner Gefährten und ging auf ihn zu, während die anderen sich in der Richtung des Gebäudes entfernten. »Dies ist der Ort.« Der Angeredete rührte sich nicht. »Bei Gott«, sagte er barsch. »Dies ist ein fauler Trick, und mir scheint, dass Sie Ihre Hände im Spiel haben.« »Vielleicht«, sagte der andere in einem Tonfall, der etwas von Verachtung in sich hatte. »Sie werden sich jedoch erinnern, dass die Wahl des Schauplatzes mit Ihrer eigenen Zustimmung der anderen Seite überlassen wurde. Aber wenn Sie sich vor Spukerscheinungen fürchten...« »Ich fürchte mich vor nichts«, unterbrach der Mann mit einem weiteren Fluch und sprang auf die Erde. Die 2 gesellten sich dann zu den anderen. Einer von ihnen hatte bereits mit einiger Schwierigkeit, verursacht durch das rostige Schloss, die Tür geöffnet. Im Inneren des Hauses war es dunkel. Aber der Mann, der die Tür aufgesperrt hatte, zog eine Kerze und Zündhölzer aus der Rocktasche und machte Licht. Dann, während sie alle im Hausgang standen, schloss er seine Tür zu ihrer Rechten auf. Dies verschaffte ihnen Zutritt zu einem großen viereckigen Raum, den die Kerze nur matt erhellte. Auf dem Boden lag dichter Staub, der ihre Stiefeltritte dämpfte. Spinnweben hingen von der Decke herunter und bewegten sich im Luftzug. Der Raum hatte zwei Fenster, aber aus keinem war mehr zu sehen als die rohen Oberflächen von Bretterläden, wenige Zentimeter hinter dem staubigen Glas. Es gab keinen Kamin, keinen Ofen, keine Möbel. Es gab nur die Spinnenweben, den Staub und die vier Männer. Seltsam genug sahen sie im gelben Licht der Kerze aus. Der Mann, der so zögernd vom Fuhrwerk gestiegen war, fiel besonders auf. Er war von mittlerem Alter, kräftigem Wuchs, hatte breite Schultern und einen mächtigen Brustkasten. Beim Anblick seiner Gestalt konnte man vermuten, dass er die Kräfte eines Riesen hätte, und seine Züge ließen den Schluss zu, dass er seine Kräfte wie ein Riese gebrauchen würde. Er war glatt rasiert, mit kurzgeschnittenem, grauschwarzem Haar. Tiefe Querfalten durchzogen seine niedrige Stirn, und über der Nasenwurzel wurden sie von ebenso tiefen Falten gekreuzt. Unter dichten schwarzen Brauen glühte tief eingesunken ein Augenpaar von ungewisser Farbe und offensichtlich zu klein für seinen massigen Schädel. Es war etwas Abstoßendes in dem Blick dieser Augen, und das wurde von dem grausamen Mund und dem breiten, kräftigen Kinn nicht gemildert. Am Aussehen der anderen Männer war nichts Besonderes. Alle waren jünger als der breitschultrige, und zwischen ihm und dem Ältesten der anderen gab es offenbar keine freundschaftlichen Gefühle. Sie vermieden, einander anzusehen. »Gentlemen«, sagte der Mann, der Kerze und Schlüssel hielt, »ich glaube, wir können anfangen. Sind Sie bereit, Mr. Rosa?« Der Angesprochene verneigte sich und lächelte. »Und Sie, Mr. Grossmith?« Der Breitschultrige nickte kurz. »Gut. Sie werden gebeten, Ihre äußere Kleidung abzulegen.« Die Hüte, Jacken, Westen und Krawatten wurden vor die Tür in den Hausgang geworfen. Nun nickte der Mann mit der Kerze, und der vierte Mann, derjenige, der Grossmith zum Verlassen des Wagens gedrängt hatte, zog zwei lange, mörderisch aussehende Buschmesser aus seinem Überrock. »Sie sind genau gleich«, sagte er, nachdem er die Messer aus den Lederscheiden gezogen hatte und jedem der beiden Kontrahenten eines präsentierte. Jeder der beiden Duellanten nahm ein Messer, untersuchte es kritisch im Licht der Kerze und prüfte die Stärke von Klinge und Griff über dem angehobenen Knie. Dann wurde jeder vom Sekundanten des anderen nach verborgenen Schusswaffen durchsucht. »Wenn es Ihnen recht ist, Mr. Grossmith«, sagte der Mann mit der Kerze, »nehmen Sie jetzt in dieser Ecke Aufstellung.« Er zeigte in die von der Tür am weitesten entfernte Ecke des Raumes. Grossmith zog sich dorthin zurück, nachdem sein Sekundant sich von ihm mit einem Händedruck verabschiedet hatte, in dem nichts von Herzlichkeit zu spüren war. Mr. Rosa ging in die der Tür nächste Ecke, und nach kurzem Geflüster verließ ihn sein Sekundant und traf sich mit dem anderen an der Tür. In diesem Moment verlöschte plötzlich die Kerze, und es herrschte völlige Dunkelheit. Dies mochte durch einen Luftzug von der geöffneten Tür her geschehen sein. »Gentlemen«, sagte eine Stimme, die in der Finsternis seltsam fremd klang, »Gentlemen, Sie werden sich nicht von der Stelle bewegen, bis Sie die äußere Tür zufallen hören.« Ein Getrampel von Stiefeln folgte, dann das Schließen der inneren Tür, und endlich ließ das Zuschlagen der Haustür das ganze Haus erzittern. Einige Minuten später begegnete ein Farmerjunge einem leichten Fuhrwerk, das in wilder Fahrt in Richtung der Stadt Marshall ratterte. Später erklärte er, dass hinter den zwei Gestalten auf dem Kutschbock eine dritte gestanden hätte, die Hände auf den gebeugten Schultern der anderen, die vergeblich bemüht schienen, sich von ihrem Zugriff zu befreien. Diese Gestalt war im Gegensatz zu den anderen in Weiß gekleidet und hatte zweifellos den Wagen geentert, als er am Spukhaus vorbeigefahren war. Da sich der Junge beträchtlicher früherer Erfahrungen mit dem Übernatürlichen in der Gegend rühmen konnte, hatte sein Wort das Gewicht, das dem Zeugnis eines Experten rechtmäßig zusteht. Die Geschichte erschien, im Zusammenhang mit den Ereignissen des nächsten Tages, kurz darauf im Advance, nicht ohne einige literarische Ausschmückungen und die abschließende Andeutung, dass man den beteiligten Gentlemen Gelegenheit geben würde, ihre Version des nächtlichen Abenteuers in den Spalten der Zeitung abzudrucken. Aber das Privileg wurde nie in Anspruch genommen. Die Ereignisse, die zu diesem Duell im Dunkeln führten, waren einfach genug. Eines Abends saßen drei junge Männer der Stadt Marshall in einer Verandaecke des örtlichen Hotels, rauchten und diskutierten träge über Themen, wie sie drei gebildete junge Männer in einer südlichen Kleinstadt von Natur aus interessant finden mögen. Ihre Namen waren King, Sancha und Rosa. In Hörweite, aber ohne an der Unterhaltung teilzunehmen, saß ein vierter Mann. Er war ein Fremder. Die anderen wussten nur, dass er nach seiner Ankunft an diesem Nachmittag sich mit dem Namen Robert Grossmith ins Hotelregister eingetragen hatte. Niemand hatte ihn mit irgendjemand sprechen sehen, den Hoteldiener ausgenommen. Der Fremde schien mit seiner eigenen Gesellschaft vollauf zufrieden zu sein. »Ich hasse jede Form von Hässlichkeit bei einer Frau«, sagte King gerade, »sei sie angeboren oder erworben. Ich habe eine Theorie, dass jeder körperliche Defekt seinen entsprechenden geistigen und moralischen Defekt hat.« »Dann darf ich wohl annehmen«, sagte Rosa träge, »dass eine Dame ohne den moralischen Vorteil einer Nase es schwierig finden würde, Mrs. King zu werden.« »Natürlich kannst du es auch so ausdrücken«, war die Antwort. »Aber im Ernst, ich ließ einmal ein sehr nettes Mädchen fallen, nur weil ich ganz zufällig erfahren hatte, dass ihr ein Zeh amputiert worden war. Mein Verhalten war brutal, wenn ihr so wollt, aber wenn ich dieses Mädchen geheiratet hätte, wäre ich mein ganzes Leben lang unglücklich gewesen und hätte auch sie unglücklich gemacht.« »Wohingegen«, sagte Sancha mit einem leichten Lachen, »sie durch die Heirat eines Gentlemans von liberaleren Ansichten mit einer durchschnittenen Kehle davonkam.« »Ah, du weißt, wen ich meine. Ja, sie heiratete Menton, aber über seine Liberalität weiß ich nichts. Ich halte es für denkbar, dass er ihr die Kehle durchschnitt, weil er entdeckte, dass ihr der mittlere Zeh vom rechten Fuß fehlte.« »Seht euch den Kerl an«, sagte Rosa mit halblauter Stimme, seine Augen auf den Fremden gerichtet, der mit unverkennbarer Aufmerksamkeit ihrer Unterhaltung lauschte. »Verdammte Frechheit«, rief King. »Was wollen wir tun?« »Das ist ganz einfach«, erwiderte Rosa und erhob sich. »Sir«, fuhr er zu dem Fremden gewandt fort, »ich glaube, es wäre besser, wenn Sie Ihren Stuhl zum anderen Ende der Veranda trügen. Die Anwesenheit von Gentlemen ist Ihnen offenbar eine wenig vertraute Situation.« Der Mann sprang auf und kam mit geballten Fäusten herüber, das Gesicht bleich vor Wut. Alle waren aufgestanden. Sancha trat zwischen die Kontrahenten. »Du bist jähzornig und ungerecht«, sagte er zu Rosa. »Dieser Herr hat nichts getan, was eine solche Ausdrucksweise verdient.« Aber Rosa wollte kein Wort zurücknehmen. Nach Landessitte konnte der Streit nur einen Ausgang haben. »Ich verlange die einem Gentleman zustehende Satisfaktion«, sagte der Fremde etwas ruhiger geworden. »Ich habe keine Bekannten in dieser Gegend. Vielleicht wollen Sie, Sir«, mit einer Verbeugung zu Sancha, »so freundlich sein, mich in dieser Sache zu vertreten.« Sancha nahm den Vertrauensbeweis an, etwas zögernd allerdings, denn die Erscheinung und das Auftreten des Mannes gefielen ihm ganz und gar nicht. King, der seine Augen während des Wortwechsels kaum vom Gesicht des Fremden abgewandt und selbst kein Wort gesagt hatte, willigte mit einem Nicken ein, für Rosa zu handeln, und nachdem die Streitenden sich zurückgezogen hatten, wurde für den nächsten Abend ein Zusammentreffen vereinbart. Ein Duell mit Messern in einem dunklen Raum war damals ein gewohnter Brauch im Südwesten der Staaten. Der Sonnenschein des Sommermittags liebkoste warm und zärtlich das alte Mentenhaus, ungeachtet seines schlimmen Rufs. Gras und Gestrüpp ringsum wuchsen und blühten in freudigem Überschwang. Im anmutigen Spiel von Licht und Schatten, bevölkert von zwitschernden Vögeln, bemühten die vernachlässigten Bäume sich nicht mehr wegzulaufen, sondern beugten sich demütig unter ihrer Last aus Sonne und Gesang. Selbst die glaslosen Fenster des oberen Stockwerkes boten einen Anblick von Frieden und Genügsamkeit, der aus dem lichterfüllten Inneren kam. Unter diesen Aspekten präsentierte sich der verrufene Ort Sheriff Adams und zwei anderen Männern, die von Marshall herausgekommen waren. Einer dieser Männer war King, des Sheriffs Deputy. Der andere, dessen Name Brewer war, war ein Bruder der verstorbenen Mrs. Menton. Gemäß einem wohltätigen Gesetz des Staates über Vermögenswerte, wenn sie von einem Besitzer, dessen Aufenthalt nicht festzustellen war, verlassen wurden, war der Sheriff juristischer Treuhänder der Menton Farm. Sein gegenwärtiger Besuch hing mit der Bearbeitung eines Antrags auf Besitzzuweisung zusammen, den Brewer als Erbe seiner verstorbenen Schwester beim Distriktgericht gestellt hatte. Durch bloßen Zufall wurde der Besuch am Tag nach jenem Abend gemacht, an dem Deputy King das Haus zu einem anderen und sehr verschiedenen Zweck geöffnet hatte. Seine Anwesenheit jetzt war nicht eine Sache eigener Wahl. Er hatte den Befehl erhalten, seinen Vorgesetzten zu begleiten, und im Moment fiel ihm nichts Klügeres ein, als Bereitwilligkeit zu zeigen. Als er die Eingangstür aufgesperrt hatte, sah der Sheriff zu seiner Verblüffung einen Haufen Männerkleider im Hausgang auf dem Fußboden liegen. Eine Prüfung ergab, dass dieser Haufen aus zwei Hüten und der gleichen Anzahl von Jacken, Westen, Hemdkragen und Krawatten bestand, alle in bemerkenswert gutem Zustand, wenn auch etwas staubig. Brewer war ebenfalls erstaunt, aber Kings Gefühle sind nicht bezeugt. Der Sheriff öffnete nun eine Tür auf der rechten Seite und die drei traten ein. Der Raum schien leer zu sein, doch als ihre Augen sich an die Düsternis gewöhnt hatten, war an der entferntesten Ecke etwas erkennbar. Eine menschliche Gestalt, die eines Mannes, der dort im Winkel kauerte. Etwas in seiner Haltung brachte die Eindringlinge knapp an der Schwelle zum Stehen. Die Gestalt zeichnete sich nun zusehends deutlicher ab. Der Mann hockte auf einem Knie. Sein Rücken war in den Winkel der Wand gedrückt, die Schultern bis in die Höhe seiner Ohren hochgezogen. Die Hände hatte er vor seinem Gesicht mit den Handflächen nach außen, die Finger gespreizt und wie Klauen gekrümmt. Das bleiche Gesicht auf dem eingezogenen Hals nach oben gerichtet, zeigte den Ausdruck grenzenloser Angst. Der Mund stand offen, die Augen waren unnatürlich geweitet. Er war tot. Mit Ausnahme eines Buschmessers, das offenbar seiner eigenen Hand entfallen war, war kein anderer Gegenstand im Raum. In dem dichten Staub, der den Boden bedeckte, waren Fußabdrücke in der Nähe der Tür und entlang der Wand erkennbar. Entlang der anstoßenden Wand, unter den vernagelten Fenstern, führte die Fußspur, die der Mann beim Erreichen seiner Ecke selbst hinterlassen hatte. Die drei Männer folgten instinktiv dieser Fährte. Der Sheriff ergriff einen der vorgestreckten Arme des Toten. Er war völlig steif und die Anwendung sanfter Gewalt bewegte den ganzen Körper. Brewer blickte aufmerksam in das verzerrte Gesicht. »Gnädiger Gott!« rief er plötzlich. »Es ist Menton!« »Sie haben recht«, sagte King, merklich um Gelassenheit bemüht. »Ich kannte Menton. Damals trug er einen Vollbart und er hatte langes Haar, aber er ist es.« Er hätte hinzufügen können: »Ich erkannte ihn, als er Rosa herausforderte. Ich sagte Rosa und Sancha, dass es Menton war, bevor wir ihm den schrecklichen Streich spielten. Als Rosa dieses dunkle Zimmer zusammen mit uns verließ, in der Aufregung seine Oberbekleidung vergaß und in Hemdsärmeln mit uns wegfuhr, während dieser ganzen schimpflichen Vorgänge, wussten wir, dass wir es mit dem Mörder und Feigling Menton zu tun hatten.« Davon sagte King nichts. Mit seinem besseren Wissen versuchte er, hinter das Geheimnis um den Tod dieses Mannes zu kommen. Menton hatte sich nicht aus der Ecke wegbewegt, in der er postiert worden war. Seine Haltung war weder eine des Angriffs noch eine der Verteidigung gewesen. Er hatte seine Waffe fallen gelassen. Offenbar war er an schierem Entsetzen über etwas gestorben, das er gesehen hatte. Das alles waren Umstände, die King nicht zu deuten wusste. Während er grübelte und nach einem Anhaltspunkt suchte, fiel sein Blick auf etwas, das ihn sogar jetzt, bei Tageslicht und in Gesellschaft seiner Begleiter, mit Schrecken erfüllte. In dem Staub von Jahren, der dicht die Dielenbretter bedeckte, ausgehend von der Tür, durch die sie hereingekommen waren, quer durch den Raum und bis unmittelbar vor Mentons kauernden Leichnam, waren drei parallele Linien von Fußspuren zu erkennen. Abdrücke von bloßen Füßen, die äußeren jene von kleinen Kindern, die mittleren augenscheinlich von einer Frau. Von dem Punkt, wo sie kaum einen Meter vor Menton endeten, kehrten sie nicht zurück. Sie zeigten alle in eine Richtung. Boer, der sie im selben Augenblick bemerkt hatte, beugte sich nach vorn. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Ein ächzender Laut kam von seinen Lippen. Sheriff Adams wandte den Kopf, sah den anderen vornübergebeugt stehen und fragte besorgt: »Ist Ihnen nicht wohl, Mr. Brewer?« »Sehen Sie hier«, sagte Brewer und zeigte mit beiden Händen auf den Abdruck vom rechten Fuß der Frau, dorthin, wo sie anscheinend stehen geblieben war. »Der mittlere Zeh fehlt. Es war Gertrude.« Gertrude war die ermordete Mrs. Manton, Brewers Schwester. Oliver Rohrbeck las die Erzählung »Der mittlere Zeh des rechten Fußes« von Ambrose Bierce. Diese Erzählung ist auf Deutsch im Sammelband Horrorgeschichten von Ambrose Bierce erschienen.